Yo, peace, y'all. This is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together, we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, y'all already know. Free Amar, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all. 16 Uhr am Mittwochnachmittag hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Am Mikrofon begrüßt euch Markus zu einer neuen Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Heute in der Sendung... Regelmäßige Hörerinnen und Hörer werden es bemerkt haben. Ich war die letzten beiden Wochen unterwegs. Ihr hattet hier Sondersendung gehört. Ich konnte keine Live-Sendung machen und aktuelle Beiträge bringen, weil ich keine Zeit hatte, Radio zu machen. Diese Woche sieht es anders aus. Ich war gestern am Dienstag beim Aktionstag unter dem Motto Rheinmetall entwaffnen. Aktionärsversammlung von Rheinmetall, einem großen Rüstungsexporteur, der für Krieg und Elend und Tod und Vernichtung in einigen Regionen dieser Erde verantwortlich ist. Und auch alles das war auf den Protesten gegen die Aktionärsversammlung gestern Thema. Das werdet ihr heute als erstes in der Sendung hören. Dann haben wir eine sehr erfreuliche Nachricht. Die beiden Langzeitgefangenen Janine und Janet Africa von der MOVE-Organisation aus Philadelphia in den USA sind nach über 40 Jahren Haft endlich frei. Mumia Abu-Jamal, ebenfalls politischer Gefangener dort im selben Bundesstaat, hat einen Radiobeitrag über sie veröffentlicht. Den hört ihr mit einem kurzen Kommentar auch hier heute in der Sendung. Dann gibt es eine weitere aktuelle Kolumne von Mumia Abu-Jamal, sie setzt sich allgemein mit der Dynamik von Wahlkämpfen und Wahlversprechungen von politischen Parteien auseinander. Nicht ganz unwichtig, wenn wir an den Zauber vom vergangenen Wochenende zurückdenken und was das alles bedeutet oder auch nicht bedeutet. Und zu guter Letzt natürlich der Service-Teil. Wir haben Veranstaltungshinweise herausgesucht für die kommenden Tage in Berlin und wir haben einen kleinen Demo-Ticker zusammengestellt, wo sich in den nächsten Tagen aus unserer Sicht relevante Proteste auf der Straße abspielen. Dazu etwas Radau-Musik und ich wünsche euch gute Unterhaltung.

Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. Ausgehtipps für diese Woche. Fangen wir an am Donnerstag. Um 20 Uhr gibt es eine Lesung im existenzbedrohten Kneipenkollektiv Syndikat in Neukölln. Dort liest Christian Knall aus seinem Buch Neukölln, ein Elendsbezirk, schießt zurück. Aus dem Veranstaltungstext. Hey, ihr Literasten, Bock mal wieder angeschrien zu werden? So richtig unter die Gürtellinie getreten zu bekommen? Die Welt grundlos schlechter zu machen? Dann kommt vorbei zur Lesung von Christian Knall. Neukölln, ein Elendsbezirk, schießt zurück. Jetzt mit Periplaneta, die haben als gepflegtes Fuck-off eine Schabe als Logo. Es gibt dumme Fragen und wer dumme Antworten parat hat, wird mit Eierlikör gestraft. Abstruse musikalische Untermalung gibt's als Bonus. Alles Weitersagen ist immerhin besser, als wieder im Berghain auf der Toilette aufzuwachen. Sozialistische Grüße des Maschinenbaukombinats Roter Oktober. Diese Lesung morgen um 20 Uhr im Syndikat. Das findet ihr an der Weisestraße 56 in Berlin-Neukölln, nahe dem U-Bahnhof Bodinstraße auf der Linie U8. Am Freitag beginnt in Kreuzberg um 13 Uhr eine Ausstellung, und zwar in der Regenbogenfabrik, unter dem Titel Die Häuser denen, die drin wohnen. Das Ganze ist eine Fotoausstellung über die BesetzerInnenbewegung der 1980er Jahre bis heute. Veranstaltet wird das Ganze vom Umbruch Bildarchiv und vom Hashtag Besetzen. Und diese Ausstellung fing bereits an am 11. Mai und die geht noch bis zum 6. Juni mit Fotos von Michael Kipp, Manfred Kraft, Wolfgang Sünderhoff, Barbara Klemm, Peter Hummann, Christian Schulz, Anne-Christina Jensen, Oliver Feldhaus, Hermann Bach und anderen. Das Ganze in Kreuzberg in der Regenbogenfabrik. Und die findet ihr an der Lausitzer Straße 22 in Berlin-Kreuzberg, nahe dem U-Bahnhof Görlitzer Bahnhof auf der Linie U1. Am Samstag haben wir dann zwei Veranstaltungen herausgesucht. Einmal um 17 Uhr im Wedding, und zwar im Kiezhaus Agnes Reinhold. Dort gibt es Briefe schreiben an Gefangene aus dem Veranstaltungstext. Das Schreiben von Briefen ist eine tolle Möglichkeit, mit Gefangenen in Kontakt zu kommen und etwas Abwechslung in den Knastalltag zu bringen. Beim ersten Kontakt stellen sich aber viele Fragen, zum Beispiel, worauf muss ich achten, damit der Brief ankommt, zu, was kann ich schreiben, was die Person auch lesen mag. Diese und weitere Fragen wollen wir gemeinsam klären, um dann auch direkt den ersten weiteren Schwung Briefe auf den Weg zu schicken. Das Ganze am Samstag 17 Uhr im Kiezhaus Agnes Reinhold, das findet ihr in der Afrikanischen Straße 74 in Berlin-Wedding. Das ist in der Nähe oder beziehungsweise 10 Minuten Fußweg entfernt von der U-Bahn-Station Rehberge auf der Linie U6. Und etwas später im Lichtblick-Kino im Prenzlauer Berg gibt es den Film Luft zum Atmen. Er wird mit englischen Untertiteln, with English Subtitles, gezeigt. Aus dem Filmtext. 1972 gründeten ein paar Arbeiter und Revolutionäre bei Opel in Bochum die Gruppe Oppositioneller Gewerkschaftler, kurz auch GOG. Die GOG existierte über 40 Jahre und hat mit ihrer radikalen Betriebsarbeit den Widerstandsgeist in der Bochumer Belegschaft befeuert. Als Betriebsräte gaben sie geheime Informationen an die Belegschaft weiter, sie sorgten für 8-stündige Betriebsversammlungen, kämpften gegen die Krankenverfolgung, organisierten ihre eigenen Bildungsurlaub und versuchten sogar auf eigene Faust direkte internationale Solidarität zwischen den verschiedenen General Motors Belegschaften in Europa herzustellen, um sich gegen die Standorterpressung in den 90er Jahren zur Wehr zu setzen. Ihre radikalen Aktivitäten kulminierten schließlich im wichtigsten wilden Streik der deutschen Nachkriegsgeschichte, als die Belegschaft im Oktober 2004 6 Tage lang das Werk besetzte und die Produktion in ganz Europa lahmlegte. Ein Porträt von Kollegen, die sich Gehör verschafften, ihre Praxis einer unbeirrten Betriebspolitik von unten zeigt, dass Widerstand möglich ist. Auch heute, auch in Großbetrieben. In Anwesenheit der Regisseurin Johanna Schellhagen wird dieser Film gezeigt, und zwar um 18.30 Uhr am Samstag im Lichtblick-Kino. Und dieses Lichtblick-Kino findet in der Kastanienallee 77 in Berlin-Prenzlauer Berg nahe dem U-Bahnhof Senefelder Platz auf der Linie U2. So, das waren Veranstaltungshinweise für die kommenden Tage in Berlin. Viele weitere interessante Veranstaltungen, Feiern, Konzerte, Demos und so weiter findet ihr auf dem Weblog www.stressfaktor.squad.net. We'll be right back. Venom hier von ihrem letztjährigen Output We The Loud, der Song. Und habe ich eigentlich schon erwähnt, dass es in nicht mal 2,5 Wochen ein Soli-Konzert gibt, was unter anderem für die Unterstützung unseres Kolumnisten Mumia Abu-Jamal hier in Berlin veranstaltet wird. Also Venom spielt da nicht, das sage ich gleich, sind ganz andere Bands, Majorano, Mülsch und Viertel Vier, die dort auftreten. Außerdem noch Willie McElroy, ein australischer Liedermacher, der sich im Antirassismusbereich sehr verdient gemacht hat und auch sehr eingängige Songs schreibt. Das Ganze findet statt am Samstag, das ist der 15. Juni, und zwar abends im Supermolli in Friedrichshain. Um 22 Uhr beginnt die Veranstaltung, also direkt nach dem Kreuziger Straßenfest, der Fiesta Kreuziger, geht es in Friedrichshain weiter, solidarisch feiern und für Mumia Abu-Jamal und die Anti-Knast-Tage. Wir werden bestimmt in einer kommenden Sendung da nochmal genauer drauf eingehen, ich wollte es hier aber schon mal erwähnt haben. Freedom. That's right. Kolumne von Mumia Abu-Jamal. Permanent political seasons. It's political season when politicians come around and promise happy days are coming. Wenn Politiker und politische Parteien öffentlich sogenannte bessere Zeiten versprechen und wie in der Weihnachtszeit die Hoffnung auf große Geschenke wecken, dann ist wieder Wahlkampf angebrochen. Wie Weiland, der französische König Heinrich IV. Von Navarra, Zitat, jedem Bauern am Sonntag ein Huhn im Topf, Zitat Ende, versprach, verheißen die Kandidaten auch heute große Taten und verkaufen ihre politischen Programme mit breitem Lächeln. Manche führen beim Buhlen um die Gunst der Wähler sogar regelrechte Schautänze auf. Aber wenn die Wahlkämpfe vorbei und die Stimmen ausgezählt sind, bleibt in der Regel nicht viel übrig vom großmäulig gegebenen Versprechen. Denn das ist naturgemäß der Lauf der Dinge im gegenwärtigen politischen System und in seinen permanenten Wahlkampfperioden. Die Grundformel ist dabei immer die gleiche. Schritt 1, versprich alles. Schritt 2, halte möglichst wenig davon. Das garantiert, dass sich am Status quo so gut wie nichts ändert. Das heißt, dass die herrschenden sogenannten Eliten, die vorher schon an der Macht waren, diese auch weiterhin in den Händen halten. Echte Veränderung würde indes bedeuten, dass es zu einem wirklich gesellschaftlichen Wandel zwischen der Minderheit der Machthaber und der Mehrheit jener kommt, die machtlos sind. Die repräsentative Demokratie der bürgerlichen Gesellschaft gibt vor, dass die gewählten Politiker auch die Menschen wirklich vertreten, die für sie gestimmt haben. Aber in Wahrheit vertreten sie nur die, die ihren Wahlkampf durch Großspenden finanziert haben. Motto: Du bekommst, wofür du bezahlst. Die Stimmen der Wähler gibt es gratis, nicht aber die Politiker. Politik, wie sie heute betrieben wird, ist nicht dazu da, Veränderungen zu erreichen. Sie soll vielmehr den Status quo sichern. Wer wirklich danach strebt, das Volk zu vertreten, muss in der Lage sein, die Nöte der Bevölkerung zu spüren, zu verstehen und ihren Interessen zu vertreten. Derartige Volksvertretung gibt es bei uns noch nicht. Sie auf die Beine zu stellen, wäre wirklich ein verdammt großer Fortschritt. From imprisoned nation. This is Mumia Abu Jamal. Soweit diese Kolumne von Mumia Abu Jamal, erschien am 27. Mai in der Tageszeitung Junge Welt, die deutsche Übersetzung von Jürgen Heiser. Und im Original erschien dieser Beitrag von Mumia Abu Jamal am 19. Mai 2019 auf prisonradio.org unter dem Titel Permanent Political Seasons. These commentaries are recorded by Noel Hanrahan of Prison Radio. Fragen zur Sendung oder Kontakt zum Berliner Free Mumia Bündnis? Schreibt eine E-Mail an free.mumia@gmx.net. Concrete, herrliche Musik, diese Freiburger Death-Metal-Krusten mit ihrem Song Mayhem Chemistry. Ich glaube, das Album Godziffer erschien schon 2015, gehört aber immer noch, zumindest zu Hause, zu meinen Lieblingsscheiben. Şu an radyoaktif Berlin dinlemektesinizdir. Janine und Janet Africa sind frei. Am 24. Mai wurden Janine und Janet Africa, beides gefangene Frauen der sogenannten Move 9, im US-Bundesstaat Pennsylvania freigelassen und das nach über 40,5 Jahren Haft. Sie waren Teil einer Gruppe, die 1978 in einer Konfrontation mit der Polizei geriet. Die Polizei schoss damals Tausende von Schüssen auf ihr Haus ab, in dem sie lebten, tötete einen Offizier oder einen Polizisten namens Ramp im Kreuzfeuer und verhaftete hinterher alle Anwesenden im Haus und verurteilte sie, gemeinschaftlich den Mord an diesem Officer begangen zu haben. Es wurde zwar nie bewiesen, dass sie das getan haben, trotzdem erhielten sie alle zwischen 30 Jahren und 100 Jahren Haft. Und Janine und Janet sind jetzt nach 40,5 Jahren freigekommen. Sie folgen damit Debbie und Michael Africa, die beide im vergangenen Jahr freigelassen wurden. Drei weitere ihrer Genossen sitzen nach wie vor in Haft. Zwei der Gefangenen sind inzwischen in Haft leider gestorben. Wir dokumentieren jetzt eine Kolumne oder einen Beitrag von Mumia Abu-Jamal, den er zwei Tage später am 26. Mai für prisonradio.org aufgenommen hat und wo er die Bedeutung dieser langen Haftdauer und dieses zähen Widerstands gegen die Repression und die Polizeigewalt einordnet und würdigt. Move Women, Janet and Janine Africa, free at last. For two Move Women, Janet and Janine Africa. It had been decades since they walked the streets of Philadelphia or rode in a car. Decades? Yes. Over 4, to be exact. Exactly 41 years since the urban war in West Philadelphia on August 8, 1978. Just a few days ago, they walked away from Cambridge Springs Women's Prison, got into a car, and began the long-awaited trek home. Some 6 months after their Move sister, Debbie Africa, was released. For Janet and Janine, entering the car was a trip into the future. For the car was full of electronic gadgetry. One sister, having not traveled by car in decades, experienced a brief bout of car sickness. But now, for the first time in 41 years, Janet and Janine Africa can walk in a park and smell the flowers. For the first time in 41 years, Janet and Janine Africa can walk down a city street unencumbered. For them, Philadelphia is surely not the city of brotherly love. Janet and Janine Africa are the last Move women held after the Move confrontation of August 8, 1978, when cops attacked the West Philadelphia Move house. Several Move brothers remain. From Imprisoned Nation, this is Mumia Abu-Jamal. These commentaries are recorded by Noel Hanrahan of Prison Radio. Ihr hörtet Mumia Abu-Jamal hier in einer Aufnahme von prisonradio.org, die sie auch zur Verfügung gestellt haben. Wir danken sehr dafür. Vielleicht ist es uns möglich, in naher Zukunft diesen Beitrag auch nochmal in deutscher Übersetzung hier bei Radioaktiv Berlin zu senden. Radioaktiv Demo-Ticker. Los geht's morgen am Donnerstag, das ist ja Feiertag, und zwar um 10.30 Uhr mit einem Zugtreffpunkt am S-Bahnhof Wannsee unter dem Motto Lila statt Blau, Himmelfahrt streichen. Treffpunkt ist auf Gleis 1 und es geht um eine gemeinsame Anfahrt nach Potsdam an den Bassingplatz. Was ist da los aus dem Veranstaltungstext? Alle Jahre wieder ziehen zur Himmelfahrt Männerhorden aggressiv gröhlend und betrunken mit ihrem Bollerwagen durch die Innenstädte und machen FLTI-Menschen, aber auch zu allen anderen, die nicht ihre toxischen Männlichkeitsvorstellungen teilen, das Leben zur Hölle. Dabei kommt es nicht von ungefähr, dass sich an diesem Tag auch rassistische Überfälle häufen. Die extrem zur Schau gestellte Männlichkeit ist Grundpfeiler neonazistischer und autoritärer Ideologie. Umso wichtiger ist es, an diesem Tag sowohl die Straße zurückzuerobern, als auch einen Raum für alternativen Bildung, Empowerment und Feierei zu schaffen für alle, die keinen Bock auf diese Zustände haben. Verbringt den Tag mit uns in Potsdam. Los geht's um 11 Uhr auf dem Bassingplatz. Seid gespannt, von Hip-Hop-Konzert mit Babsi Tollwut über Skaten mit den Prussian Fat Cats, Roller Derby bis zur Demonstration durch Potsdam ist alles dabei. Nachmittags geht es dann mit Workshops im Freiland weiter, bis wir den Tag mit Punk, unter anderem mit Eat My Fears und Räum vor Streufahrzeuge und Party ausklingen lassen. Wir freuen uns auf euch. Das Ganze also morgen am Donnerstag ab 10.30 Uhr gemeinsamer Zugtreffpunkt auf Gleis 1 am S-Bahnhof Wannsee und dann geht's den ganzen Tag in Potsdam da weiter. Am Samstag um 13 Uhr gibt's ab der Groß-Görschen-Straße 12 bis 14 am S-Bahnhof Yorkstraße eine Parade und Demo unter dem Motto Sex Workers and Friends Against Stigma and Violence aus dem Veranstaltungstext. Der internationale Hurentag am 2. Juni erinnert an die Besetzung der Saint-Nizier-Kirche in Lyon durch SexarbeiterInnen im Jahr 1975, welche sich gegen Polizeigewalt und Schikanen wehrten. Diesen Monat werden wir auch das 50. Jubiläum der UNO von Stonewall in New York feiern, ein historischer Moment im Kampf für die Rechte der LGBTQ-Community und eine wichtige Mahnung, dass marginalisierte Stimmen in gemeinsamer Organisierung Stärke finden können und dass Sichtbarkeit heute den Wandel von morgen bringt. Es kann nicht ohne uns über uns gesprochen werden. Das ist eine Veranstaltung offen für alle Sexarbeiterinnen und Unterstützenden und zwar am Samstag ab 13 Uhr gibt es eine Parade und Demo in der Groß-Görschen-Straße 1214 beim U- und S-Bahnhof Yorkstraße. Geht's los. Ja, das war der Demo-Ticker für die kommenden Tage in Berlin. Weitere interessante Termine findet ihr auf dem Weblog www.stressfaktor.squad.net. So, die Sendung neigt sich leider schon wieder dem Ende zu. Gleich geht's hier weiter auf den freien Radios Berlin-Brandenburg mit allerlei tollem anderen Kram. Ich weiß leider nicht, wer da gleich zur Tür reinkommen wird, aber das werdet ihr ja gleich hören. Ist ja auch jeden Mittwoch etwas anders nach unserer Sendung. Anyway, wer das hier nochmal hören will, der geht einfach auf unseren Blog, weil da wird in wenigen Stunden der Podcast veröffentlicht sein. Der Blog heißt radioaktivberlin.blogsport.de. Und da könnt ihr das dann hören. Ihr könnt es natürlich auch Freundinnen und Freunden, Bekannten weiterempfehlen in sozialen Netzwerken oder antisozialen Netzwerken eures Vertrauens oder Misstrauens posten. Dort, wo ihr nicht so viel Angst um eure Metadaten habt, natürlich nur. Also befördert den Hype nicht noch und vor allen Dingen nicht den Zugriff der künstlichen Intelligenz, denn das hatten wir letzte Woche zum Schwerpunktthema, wer sich erinnert, über den digitalen Angriff. Wie auch immer, das letzte Wort in dieser Sendung hat der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal. Vor einigen Wochen konnten wir berichten, dass er ein neues Verfahren bekommen wird. Wir wissen immer noch nicht, wann das ist, aber natürlich werden wir das hier auch zum Schwerpunkt machen. Wir hoffen, dass er dann bald freikommt und hier selber seine Ansagen machen kann. Solange werden wir aber noch eine alte Aufnahme aus den 1990er Jahren spielen und damit beschließen wir die Sendung. Mein Name ist Markus, macht's gut, bis zum nächsten Mal, tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather, and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal.